und noch gerettet und jetzt hier aufgelegt. Prince 17 Days im Days Edit. Dann Tá.

Wiener Planquadrat auf dem Weg mit uns Richtung Süden, gedanklich musikalisch. Wir lassen die Kassette im alten Autoradio weiterlaufen. Das ist Bertrand Bourgelat im Juxek Remix. I Care. Yeah.

Love you.

Look at me, listening to FM4 Unlimited, your mix show on a Friday evening with your host, DJ Functionist, and me, DJ V-Way. We're about halfway through this hour of music. The track you're listening to right now is called African Night by Craig Bevan. Oh. danza conmigo, caballero, como dicen. Caballero, como dicen. Ya se acabó la confianza conmigo, de tantos malignos cantores que quieren perjudicar mi canto. Si esto es así, si esto es así, que yo te juro que a la rumba no voy más. Que yo te juro que a la rumba no voy más. Canto divino, divino canto. Tiene mi esposo. Cuando se pone celoso, no me deja guaranchar en este año, ni siquiera un poco en este año. Con la jardinera ya se acabó la confianza conmigo, caballero, como dicen. Ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ya se acabó la confianza conmigo, de tantos malignos cantores que quieren perjudicar mi canto. Si esto es así, si esto es así, que yo te juro que a la rumba no voy más. Que yo te juro que a la rumba no voy más. Canto divino, divino canto. Canto divino, divino canto. super cute tune by Australia's Clondump. The name of the song is Let's All Be Influenced. And the name of the show is FM4 Unlimited. With your host, DJ Functionist, and me, DJ Beware. This is the last tune of the hour coming up. By Data Memory Access. And it's called Overnight. We'll be right back. Ist das Radio Rudinau? Radio Rudinau oder was? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist das sogenannte Radio Rudinau FM-Zeitring. Weil dann kann wirklich die Umwelt sehr stark radioaktiv werden. FM4 Radio Rudinau. Jeden Samstag ab 22 Uhr auf FM4.